Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Mit uns sitzen Sie im richtigen Boot. ASG Bildungsforum. Ich begrüße Sie alle recht herzlich wieder zu einer neuen und der ersten Ausgabe der Sendung Die junge Redaktion aus dem ASG-Studio Düsseldorf in diesem Jahr. Im Laufe dieser Stunde stehen bei uns die Mädchen und Frauen im Mittelpunkt, denn heute ist der Weltfrauentag. Passend dazu haben wir mit Verantwortlichen des Frauenhauses Düsseldorf, des Vereins Frauen helfen Frauen und des örtlichen Vereins Pro Mädchen, die im November 2017 ein Mädchenhaus eröffnet haben, jeweils gesprochen. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Schön, dass Sie auch heute Abend wieder mit dabei sind. Am Mikro begrüßt Sie wieder Mario Brumbi. Hallo zusammen. Turn around now, you're not welcome. Sie haben richtig eingeschaltet und gewählt, nämlich die junge Redaktion Düsseldorf. For all of us here at Fillmore West, this is a long-awaited privilege and a great pleasure to bring on the number one lady, Miss Aretha. Thank you. Klassiker, Aretha Franklin mit Respect, live aus dem Jahr 1971. Und es ist wohl ihr bekanntestes Stück, welches sie vor mehr als 50 Jahren erstmals aufgenommen hat. Der Song stammt im Original vom US-Musiker Otis Redding. Dort geht es um eine Frau, die Respekt von ihrem Mann einfordert. Heute am 8. März ist Weltfrauentag. Und er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Die Vereinten Nationen erkoren ihn später als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus. Allein über 100.000 Frauen in Deutschland werden jedes Jahr belästigt, bedroht, gedemütigt, misshandelt und vergewaltigt, sowie im schlimmsten Fall von Männern ermordet. In Düsseldorf sind es jährlich rund 1.500 Frauen. Seit über 40 Jahren kümmert sich unter anderem das Frauenhaus Düsseldorf des Vereins Frauen helfen Frauen um die Belange von Frauen. Ich habe mit Birgit Rostdeutscher, Geschäftsführerin des Vereins, und mit Gisela Timperow, Rottwilm, Vorsitzende des dortigen Trägervereins, unter anderem darüber gesprochen, was der Anlass für die Gründung des Frauenhauses Düsseldorf in den 1970er Jahren war und wie den Frauen dort konkret geholfen wird. Dann fange ich mit Frau Rossdeutscher an. Seit über 40 Jahren gibt es ja Ihr Frauenhaus in Düsseldorf. Was war denn damals der Anlass oder Grund, diese Einrichtung ins Leben zu rufen? Oh, dann wechsle ich einmal zu Ihnen rüber. Noch einmal an Sie die Frage. Seit über 40 Jahren gibt es Ihr Frauenhaus hier in Düsseldorf. Was war denn damals der Anlass oder Grund, diese Einrichtung ins Leben zu rufen? Also die Idee der Frauenhäuser gibt es seit Mitte der 70er Jahre. Die kam aus England rüber nach Deutschland und nach einigen Jahren nach Berlin und in Nordrhein-Westfalen, Köln und Bielefeld hat das Düsseldorfer Frauenhaus, wurde es eröffnet. Gegründet wurde es aus einer Privatinitiative heraus. Eine Frau, eine ganz normale Angestellte, hatte betroffene Frauen bei sich in der Wohnung aufgenommen, also misshandelte Frauen. Und das kann man natürlich für ein paar Tage mal machen, aber nicht für längere Zeit. Und da kam die Idee sehr schnell auf, ein Haus für betroffene Frauen zu gründen. Und das wurde, der Verein wurde 1976 gegründet und das erste Frauenhaus bei uns in Mitte 1977 eröffnet. Wie ging es dann für Sie weiter? Also wir hatten kein eigenes Haus gebaut, wir haben eins gemietet. Das erste Haus war viel zu klein, war innerhalb von ein paar Monaten voll und überfüllt. Wir konnten gar nicht so viel Nachfrage befriedigen. Deshalb bestand schon sofort die Notwendigkeit, eigentlich ein größeres Haus zu beziehen. Und in dem größeren Haus sind wir seit 79. Dort konnten wir, oder haben am Anfang bis zu 30, 35 Personen aufgenommen, Frauen und Kinder. Sodass also das Problem der Überfüllung von Anfang an bestand. Komme ich jetzt zu Frau Rossdeutscher. Was genau ist das Frauenhaus Düsseldorf? Das Frauenhaus ist eine Zufluchtsstätte für misshandelte und von Misshandlung bedrohten Frauen. Wir bieten denen Hilfe zur Selbsthilfe mit ihren Kindern. Manche kommen mit, manche kommen ohne Kinder. Und es ist im Grunde kein Heim. Es ist kein Haus, wo Einfluss auf die Frauen genommen wird. Wir geben denen Hilfe, dass sie ihre Situation bearbeiten können, verarbeiten können und dass sie für sich eine Zukunft und eine Perspektive sehen. Hilfe zur Selbsthilfe ist auch ein gutes Stichwort. Wie helfen Sie den Frauen, den betroffenen Frauen konkret? Erstmal wird natürlich unsere Sozialpädagogen, die hauptamtlich arbeiten, machen erstmal eine sogenannte Bestandsaufnahme. Die gucken erstmal, aus welcher Situation kommt die Frau? Was hat sie mit, was hat sie nicht mit? Worum muss man sich kümmern? Sind Kinder dabei? Kinder, die zur Schule gehen, müssen beschult werden, die müssen in den Kindergarten. Diese Situationen werden alle geklärt, hauptsächlich auch eine finanzielle Sache, ob die Frau Geld hat, ob sie beim Jobcenter, bei der AGE irgendwo angedockt werden muss, schon ist, dann muss ganz genau getrennt werden, worauf hat der Mann noch Einfluss, worauf nicht. Das ist auch sehr viel Bürokratie. Und dann im Grunde wird geguckt, ist die Frau fähig, eine eigene Wohnung zu beziehen, finanziell, psychisch. Und da werden ganz aktuell auch immer dann direkt gezielte Hilfen geleistet. Ne? Die Erzieherin zum Beispiel kümmert sich um die Tagesstätten, um die Schulen. Und die Sozialpädagogen auch zum Beispiel, wenn jemand sehr stark betroffen ist, dass der angedockt wird an die Gewaltopferambulanz oder solche Stellen. Wie sieht denn der Alltag dieser Frauen bei Ihnen aus? Ja, in der Regel leben die Frauen bei uns, jede Frau mit ihren Kindern in einem eigenen Zimmer. Es gibt gemeinsame Räume, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche. Unser Haus ist ein Ein-bis-Zwei-Familienhaus. Es ist nicht besonders groß. Wir haben das große Glück, einen großen Garten zu haben, der leider immer nur im Sommer natürlich genutzt werden kann. Es gibt auch noch für die Kinder ein Kinderhaus, sodass sie da mit der Erzieherin auch verschiedene Sachen machen können. Und die Frauen im Grunde, wenn sie kommen, müssen sie erst mal ankommen, runterkommen, sich stabilisieren. Die wenigsten gehen einer Arbeit nach. Die meisten werden zu Hause so weit unterdrückt, dass sie eigentlich nicht normal aus dem Haus gehen, außer Kinder in Kindergarten und in die Kita. Und diese Frauen, denen muss man unter anderem manchmal auch erstmal erklären, was ein Konto ist, was ein Mietvertrag ist, was für Kinder in der Schule unterschrieben werden muss, all solche Sachen. Und damit werden die ganz normal bei uns konfrontiert. Und alles, was sie nicht wissen, nicht können, daran werden sie hingeführt. Sie haben es gerade schon angedeutet, unterdrückt. Was sind die Gründe vielleicht noch, warum die Frauen kommen müssen? Ganz klar Gewaltausübung der Männer. Dann gibt es natürlich auch in vielen ausländischen Familien Zwangsverheiratung. Die fliehen auch vor einer Zwangsverheiratung. Ne? Unter anderem natürlich auch, weil viele ausländische Frauen hier auch keine Familie haben, wenn sie hier in Deutschland leben. Sie haben halt keinen, auf den sie sich zurück oder verlassen können, muss man sagen. sagen, ne? Das wäre es so im Wesentlichen. Ne? Nach dem Live-Song Me and a Gun von der amerikanischen Musikerin Tori Amos, wo sie ihre eigene Vergewaltigung als junge Frau thematisiert, erzählen uns Birgit Rossdeutscher und Gisela Timpe-Rottwilm im zweiten Teil des Interviews unter anderem noch, was die Ziele des Frauenhauses sind und wie sehr sich die Arbeit dort in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. 5 a.m. Friday morning, Thursday night, far from sleep, I'm still up and driving, can't go home, obviously, so I'll just change direction. 'Cause they'll soon know where I live, and I wanna live. Got a full tank and some chips. With me and a gun and a man on my back, and I sang holy, holy, as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny, the things you think in times like these, like I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you, your friends, your father, Mr. Ed? Was me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of there. And I know what this means, me and Jesus. Few years back, used to hang, and he said, it's your choice, babe, just remember, I don't think you'll be back in 3 days' time, so you choose well. Tell me what's right. Is it my right to be on my stomach, a Fred Seville, me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of there. And do you know Carolina, where the biscuits are soft and sweet? These things go through your head when there's a man on your back, you're pushed flat on your stomach. It's not a classic Cadillac. Me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of this. No, I haven't Barbados. So I must get out of this. Was ist denn das Ziel oder sind die Ziele des Frauenhauses? Wir haben verschiedene Ziele natürlich. Das Wichtigste ist, die Frauen vor Gewalt zu bewahren und ihnen ein selbstbestimmtes Leben weiter zu ermöglichen. Das Zweite ist natürlich, die Öffentlichkeit zu informieren. Zum Beispiel das, was wir jetzt hier machen. Informationen über Gewalt, die eigentlich immer noch viel zu wenig bekannt ist, die Gewalt. Steht zwar auch schon mehr in den Zeitungen und wird mehr in den Medien veröffentlicht als noch vor 30 Jahren, aber wir erfahren, dass es immer noch zu wenig ist. Es gibt Frauen, die zu uns kommen, die also ganz kurzfristig erst von der Existenz eines Frauenhauses erfahren haben und auch nicht genau wissen, was sie für Hilfen bei uns bekommen können. Das sind so die beiden Hauptaufgaben der Frauenhäuser. Komme ich wieder zu Frau Rostdeutscher. Wie lang ist denn die durchschnittliche Verweildauer dieser Frauen mit oder ohne Kinder? Ein Monat bis 7 ungefähr ist der Schnitt. So, wir haben durchaus aber auch Frauen gehabt, die schon länger als ein Jahr da waren. Das sind immer unterschiedliche Gründe. Unter anderem natürlich die aktuelle Wohnungsnot. Sie müssen sich vorstellen, jemand, der sein Geld vom Jobcenter bekommt, vielleicht noch 3 Kinder hat, der bekommt gerade in Düsseldorf ganz, ganz schlecht eine Wohnung. Wenn dann noch andere finanzielle Probleme dazu kommen, dass vielleicht Schulden aufgehäuft worden sind, gar nicht mal die eigenen, sondern die des Mannes, dann ist eine schlechte Schufa da und dann hat die Frau sozusagen gar keine Chance. Ne? Wir sollen eigentlich nur eine Durchgangsstation sein. Wir sind kein Wohnort für immer. Komme ich wieder gerne zu Ihnen. Sie haben ja gesagt, Sie waren von Anfang dabei. Also Ihr Frauenhaus gibt es seit über 40 Jahren. Wie sehr hat sich die Arbeit vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Die hat sich sehr verändert. Am Anfang haben ja nur ehrenamtliche Frauen bei uns mitgearbeitet. Es sah so aus, dass Studentinnen, Hausfrauen und auch berufstätige Frauen in den Abendstunden bei uns geholfen haben. Nur es stellte sich ganz schnell heraus, das ist auf die Dauer nicht ausreichend. Man brauchte professionelle Hilfe. Und dann, das hat auch das Land zum Beispiel als erstes eingesehen und hat erst eine, dann 2 Sozialpädagoginnen bezahlt, dann noch eine Erzieherin und eine Hauswirtschaftskraft dazu. Also es sieht im Moment so aus. Soll ich über die Finanzierung ein bisschen erzählen? Gerne. Das Land finanziert im Moment 4 Stellen. Das sind 2 Sozialpädagoginnen oder Sozialarbeiterinnen, eine Erzieherin und eine Hauswirtschaftskraft. Die werden allerdings nicht zu 100% finanziert, sondern maximal je nach Alter, zum Beispiel der Sozialpädagogin, bis 80-85%. Von der Stadt haben wir schon jahrelang einen Festbetrag erhalten, der die Festkosten beinhaltet. Außerdem finanziert die Stadt eine halbe Geschäftsführerinnenstelle. Und so, dass wir also, oder sagen wir so, es kommen natürlich auch noch Mitgliedsbeiträge von Mitgliedern. Wir haben ungefähr knapp 100 Mitglieder rein. Aber da die sehr niedrig sind, decken die noch nicht mal die Portokosten. Dann bekommen wir auch Spenden und einige Bußgelder. Das Ganze ist natürlich so ausgerichtet, dass die öffentlichen Stellen, also Land und Stadt, nicht alles finanziert, sodass wir immer noch auf Spenden angewiesen sind. Was ist denn die Voraussetzung bei Ihnen, um ein Ehrenamt dort machen zu dürfen? Guter Wille und Bereitschaft, Empathie zu zeigen, auf die Frauen zuzugehen und bereit sein, sich im Team einzupassen. Das ist ja auch schwierig, mit Haupt- und Ehrenamtlichen zusammenzuarbeiten, was aber eigentlich immer gut klappt. Wir haben einmal im Monat sogenanntes Plenum, wo alle Mitarbeiterinnen, Haupt- und Ehrenamtliche zusammenkommen und wo dann alle anfallenden Probleme besprochen werden. Das heißt, suchen Sie auch momentan Ehrenamtliche? Ehrenamtliche können wir immer gebrauchen. Aber Sie müssen logischerweise vermutlich weiblich sein. Ja, das ist die Voraussetzung. Aber weil zum Beispiel Mitglied in unserem Verein, also Fördermitglied, können natürlich auch Männer werden. Und nach dem Stück Independent Women von der mittlerweile aufgelösten amerikanischen Band Destiny's Child verraten uns die beiden noch, wie ihre Bilanz nach über 40 Jahren Frauenhaus Düsseldorf ausfällt, was sie sich von der Istanbul-Konvention und zum heutigen Weltfrauentag wünschen. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Bring it. question. Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question. Tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I buy. The house I live in, I buy. The car I'm driving, I buy. I depend on me, I depend on me. All the women who independent, throw your hands up at me. All the honeys who make your money, throw your hands up at me. You feel about this? Do what I want, live how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I'm wearing, clothes I'm wearing, I'm wearing, the rocks I'm rocking. Wie fällt Ihre Bilanz jetzt nach über 40 Jahren Frauenhaus Düsseldorf aus? Also es ist nicht mehr so, dass die Frauenhäuser oder die Gewalt gegen Frauen totgeschwiegen wird. Das war am Anfang so. Da hatten wir immer noch Probleme, wenn wir irgendwo hinkamen und über unseren Job berichteten, dass man merkte, kam eine Distanz auf, eine Zurückhaltung. Das hat sich inzwischen gelegt. Aber wir werden oft gefragt, ob es denn immer noch so viel Gewalt gäbe, ob wir denn immer noch voll wären. Da kann ich ganz eindeutig sagen, Gewalt wird wohl nie ganz aufhören. Und wir werden leider immer notwendig sein. Das war ja am Anfang unsere Devise oder unser Wunsch. Unser höchstes Bestreben ist, uns selbst überflüssig zu machen. Aber das habe ich inzwischen auch eingesehen. Das werde ich wohl nicht mehr erleben. Was sind vielleicht die künftigen Herausforderungen, wenn Sie jetzt an Ihre Arbeit und auch an das Frauenhaus denken? Ich denke, die übergeordnete Herausforderung ist, einen Gesetzesanspruch gibt, dass Frauenhäuser finanziert werden. Im Moment hat das ganze Modellcharakter. Es gibt vom Land her kein Gesetz, das fest verankert eine Frauenhausfinanzierung. Das ist zwar immer gut gelitten. Also man sagt, ja, wir müssen was machen, aber es hat keine gesetzliche Verankerung. Es gibt ein Bundesland, das hat das in seinem Landesgesetz verankert, das ist Schleswig-Holstein. Das ist aber definitiv das einzige in der Bundesrepublik. Und ich denke, da sollten zumindest die anderen Länder mal nachziehen. Das Problem ist auch, dass diese Sachen immer von Land und Bund sich gegenseitig zugeschoben werden. Allerdings hoffe ich, dass wir auf einem guten Weg sind, auch dass der Bund was tut, denn immerhin hat die Bundesrepublik die Istanbul-Konvention Gott sei Dank schon im letzten Jahr ratifiziert. Die Istanbul-Konvention ist von 2011 und die Bundesrepublik hat sie 2017 ratifiziert und sie ist seit 1. Februar in Kraft. Das heißt, der Bund ist jetzt auch in gewisser Weise gebunden und muss auch was tun. Nicht nur für die Tomaten in Europa, sondern auch für die Frauen und für Gewalt gegen Frauen. Ne? Und das ist unsere größte Hoffnung, dass sich da wirklich was tut. Ne? Dass auch Frauen, die von Gewalt bedroht sind, die Gewalt erfahren, dass die auch einen Rechtsanspruch auf Hilfe haben und damit auch natürlich Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Mädchenberatungsstellen auch alle finanzielle Mittel dafür bekommen, dass das auch tatsächlich finanziert werden kann, aufgebaut werden kann und erweitert werden kann. Es ist zum Beispiel in der Istanbul-Konvention vorgesehen, dass pro 10.000 Einwohner ein Zimmer in einer Einrichtung für Frauen bereitgestellt wird. Das wären 8.000 Zimmer in Deutschland. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Wir liegen bei ungefähr 6.000. Also da ist noch Bedarf, definitiv. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Frau Rostdeutscher, am 1. Februar dieses Jahres ist ja offiziell die sogenannte Istanbul-Konvention in Kraft getreten. Was genau ist die Istanbul-Konvention? Das ist ein Gesetz des Europarates, der 2011 schon verabschiedet wurde. Die europäischen Länder haben sich nach und nach erst dazu bereit gefunden, das auch zu ratifizieren. Offiziell auch, weil es in den einzelnen Staaten nicht die Rechtsgrundlage gab, das ratifizieren zu können. Und in der Istanbul-Konvention sind verschiedene Sachen verankert. Es ist einmal ein Rechtsanspruch auf Hilfe, dass das halt auch von dem jeweiligen Land. Es ist Betreuung, ein Anspruch auf Betreuung und auch ein Anspruch auf finanzielle Zuwendung für die entsprechenden Institutionen, die da tätig sind. Und letzte Frage dazu, was wünschen Sie sich denn von dieser Istanbul-Konvention? Zum Beispiel, dass die Unterbringungsmöglichkeiten für Frauen erweitert werden, die von Gewalt bedroht sind. Es gibt definitiv zu wenige. Es werden Frauen abgewiesen in den Häusern. Die bleiben bei ihren Männern. Die bleiben in den Familien, die sie zwangsverheiraten wollen. Die haben keine Chance rauszukommen. Und ich denke, da müssen auf jeden Fall mehr Plätze geschaffen werden, mehr Häuser gebaut oder aufgemacht werden. Und das hat viel mit Geld zu tun. Die vorletzte Frage geht auch gerne an Sie. Was wünschen Sie sich jetzt noch für Ihr Frauenhaus von uns als Gesellschaft? Aufgeschlossenheit. Finde ich zum Beispiel schon gut, dass der Bürgerfunk sich für das Thema interessiert. Und wir gehen ja auch an Zeitungen ran. Und die Journalisten sind im Prinzip offen, machen öfter Interviews mit uns, jetzt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums natürlich besonders, aber da geht nur Information. Und die allerletzte Frage geht dann an die Frau Rostdeutscher und das Interview wird ja dann am 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag, ausgestrahlt oder gesendet werden. Was wünschen Sie sich denn für den Internationalen Weltfrauentag? Das ist eine gute Frage, ja. Der Internationale Frauentag trägt immer dazu bei, auf Frauen Themen aufmerksam zu machen. Es ist ja nicht nur die Gewaltfrage. Es geht ja auch um ganz viele andere Sachen beim Internationalen Frauentag. Es geht um Gleichbehandlung, es geht um die Bezahlung von Frauen, die noch lange nicht denen der Männer angepasst ist. Es geht um ganz viele Dinge, die Frauen leisten, die nicht anerkannt werden. Und ich denke, der Internationale Frauentag, der kann wirklich immer wieder wachrütteln, jedes Jahr aufs Neue. Und das ist eigentlich das, was wir uns vom Internationalen Frauentag immer wieder wünschen. Ein Interview mit Birgit Rostdeutscher und Gisela Timpe-Rottwilm vom Frauenhaus Düsseldorf des Vereins Frauen helfen Frauen anlässlich des heutigen Weltfrauentages. Alles rund um das Frauenhaus Düsseldorf finden Sie auf frauenhaus-düsseldorf.de. Gerne noch einmal frauenhaus-düsseldorf.de. Just me, let's find a cozy spot to cuddle and coo. Just us, just we, I've missed an awful lot, my trouble is you. Oh gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination, just you, just me. I'll tie a lover's knot round wonderful you. Just you and just me. Use your imagination, just you, just me. I'll tie a lover's knot. I'll tie a lover's knot round wonderful you. Seit dem 1. November 2017 gibt es in Düsseldorf ein sogenanntes Mädchenhaus, eine anonyme Zufluchtsstätte für junge Frauen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Initiiert worden ist dieses Projekt vom Verein Pro Mädchen, der sich seit fast 30 Jahren um junge Frauen kümmert, die unter anderem von Gewalt und Zwangsverheiratung betroffen sind. Und darüber haben wir mit Sarah Pastor, der Projektleiterin des Mädchenhauses, gesprochen. Sitzen wir hier in Ihrer Einrichtung und seit dem 1. November 2017 gibt es ja das sogenannte Mädchenhaus Düsseldorf, Ihres Vereins Pro Mädchen. Und was war denn damals der Anlass, beziehungsweise vor etwas über 3 Monaten der Anlass oder der Grund zu sagen, wir machen so etwas? Also prinzipiell wollen wir das schon seit knapp 30 Jahren machen. Und es gab aber immer, Gründe, warum wir das nicht mal umsetzen konnten. Wir haben damals gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf die Bausteine des Mädchenhauskonzeptes, Beratungsstelle und Mädchentreff und die Prävention. Und das Mädchenhaus, weil es eine stationäre Einrichtung war, war immer ein Risikofaktor. Und diesen Risikofaktor wollten wir damals als sehr kleiner Verein, wir haben mit einer kleinen Telefoneinheit in der Frauenberatungsstelle angefangen, einfach nicht eingehen, konnten es nicht eingehen und haben jetzt durch den damaligen Regierungswechsel hier im Landtag mit der rot-grünen Regierung, die das in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, sie wollen eine zweite Zuflucht in NRW aufmachen. Es gibt bereits die in Bielefeld und man wolle jetzt im Rheinland auch eine Zuflucht haben bei einem feministischen Träger. Und da haben wir auch durch die Regierungswechsel hier in der Stadt eine Möglichkeit gesehen, das dann jetzt umzusetzen und haben uns sehr gefreut. Wir haben angefangen 2015 das Projekt umzusetzen. Es war eine sehr langwierige Sache und bis wir die Mittel bewilligt hatten, der Rat der Stadt Düsseldorf 2015 hat beschlossen, dass man das Projekt nach Düsseldorf holen wolle und die Immobiliensuche, das können Sie sich vorstellen, in Düsseldorf war sehr aufwendig und die haben wir Ende 2016 haben wir die gefunden beziehungsweise uns Anfang 2017 dann dafür entschieden, diese Immobilie zu nehmen. Und dann hat er so seinen Weg gefunden. Und was versteht man unter einem Mädchenhaus? Ist es vergleichbar wie ein Frauenhaus? Das Mädchenhauskonzept an sich ist ein Konzept, das besteht aus mehreren Säulen, was ich zu Anfang schon erzählt hatte. Deswegen unser ursprünglicher Titel war nur Mädchenhaus Düsseldorf und das Pro-Mädchen ist über die Jahre hinzugekommen. Das Mädchenhauskonzept besteht aus den Säulen Wohnen, was auch die Zuflucht beinhaltet, Beratungsstelle, Mädchen, Treff, eine Jugendfreizeiteinrichtung nur für Mädchen, geschützter Raum, in dem sie sich ausprobieren können und Präventionsarbeit. Und die Zuflucht, das, was wir jetzt neu gegründet haben, das ist vergleichbar mit einem Frauenhaus. Ja, der Unterschied ist aber, dass dort ganz eng pädagogische Arbeit geleistet wird und 24 Stunden rund um die Uhr eine Betreuung da ist, auch mit geschultem Fachpersonal, die genau wissen, wie sie mit Traumata umzugehen haben, die die Mädchen unter Umständen mitbringen. Mädchen ist auch ein gutes Stichwort. Welche Mädchen kommen im Alter zu Ihnen? Wie alt sind die Damen? Wir sind da für Mädchen ab 14 bis zum Alter von 21. Wir stellen jetzt seit der Eröffnung fest, dass wir eher so in der oberen Hälfte sind, also ab 16. Viele junge Volljährige, das ist auch etwas, das ein bisschen in der Natur der Dinge liegt, weil wir viele Mädchen bemerken, die von Zwangsverheiratung betroffen sind. Und Zwangsverheiratung in dem Kontext tritt eher auf in so ab 16, 17, 18. Viele Familien lassen ihre Kinder noch die Schule abschließen oder eine Ausbildung zu Ende machen und sagen dann so, wenn du das hast, dann geht's jetzt aber ab und dann wirst du auch verheiratet. Sie haben es gerade schon angeschnitten oder erwähnt. Zwangsverheiratung ist ein Grund, warum die jungen Damen kommen. Welche Gründe sind es noch, warum die kommen müssen? Starke häusliche Gewalt, also so sehr, dass man sagt, die können jetzt nicht in eine normale Jugendhilfeeinrichtung, das gibt es natürlich auch. Da können die Jugendlichen wohnen und können auch Besuch empfangen, können ihr Handy behalten. All sowas, wo es nicht unbedingt eine Anonymität bedarf. Aber wir haben auch schon Mädchen bei uns gehabt, die so bedroht waren, wo der Vater eine Todesdrohung ausgesprochen hat, wo das Mädchen sich einfach oder die junge Frau in dem Moment sicherer gefühlt gefühlt hat, zu sagen, ich will jetzt, dass keiner erstmal weiß, wo ich bin. Wir haben aber auch Bedrohungen durch die Peer Group, wo Mädchen durch Gleichaltrige bedroht werden, wenn die irgendwas nicht gemacht haben, was sie jetzt machen sollten, wenn wir an zum Beispiel extremistische Strukturen denken und wo sie dann aussteigen wollen. Ich vermute mal, es sind auch junge Damen mit und ohne Migrationshintergrund dabei. Also ich vermute mal, das ist aus allen Schichten. Ja, das kann man so sagen. Also wir haben zurzeit, würde ich sagen, Hälfte, Hälfte. Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund. Die junge Redaktion Düsseldorf aus dem ASG-Studio. Weiter geht es nun mit dem zweiten Teil des Interviews mit Sarah Pastor vom Verein Pro Mädchen zum Mädchenhaus Düsseldorf. Vielleicht mal ein Beispiel, natürlich anonym schildern. Wie muss man sich das vorstellen? Also es ist eine junge Dame, die erfährt von ihrer Einrichtung, kontaktiert sie per Mail, per Telefon oder kommt persönlich hin. Wie geht es dann weiter? Bei den unter 18-Jährigen ist es so, dass wir mit dem Jugendamt klären müssen, ob sie zu uns kommen darf, weil die Inobhutnahme natürlich eine hoheitliche Aufgabe der Stadt ist und wir daher erst abklären müssen mit der Stadt, darf die jetzt in Obhut genommen werden, macht ihr das? Und da hatten wir jetzt einen Fall, da haben wir das Mädchen an das Jugendamt zum Beispiel verwiesen, die hat sich da die Hilfe eingeholt und kam dann zu uns. So, das ist der übliche Weg bei den Mädchen unter 18 Jahren, die erstmal vom Jugendamt in Obhut genommen werden müssen. Wie geht's dann weiter? Also jetzt sind die hier praktisch und finden Zuflucht in dem Mädchenhaus. Wie geht's dann weiter? Für gewöhnlich lassen wir die erstmal ankommen. Das heißt, so 2, 3, 4 Tage lassen wir sie auch in Ruhe. Und natürlich zeigen wir denen alles, erklären ihnen die Regeln. Und danach wird nochmal ein intensiveres Gespräch geführt. Jedes Mädchen bekommt eine Pädagogin an die Seite, die sich explizit um sie kümmert. Das ist das Bezugsbetreuerinnen-System, das wir für die Mädchen installiert haben. Und die guckt dann mit dem jungen Mädchen oder der jungen Frau weiter. Was braucht sie? Braucht sie eine eigene Wohnung, weil sie vielleicht schon 20 ist? Braucht sie eine Anschlussmaßnahme, weil sie vielleicht erst 16 ist? Muss sie aus Düsseldorf weg? Muss sie vielleicht nach Bielefeld zum Schwesternhaus? Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber tatsächlich sind wir eine Kriseneinrichtung. Das heißt, wir sind da für Notfälle, eine akute Krise. Und holen die Mädchen da raus, bringen die in Sicherheit und gucken dann in Ruhe mit dem Mädchen weiter, wie es weitergehen soll. Wie lang ist ungefähr durchschnittlich die Verweildauer, kann man das so sagen? Konzipiert ist es für 3 Monate. Jetzt haben wir gerade mal 3 Monate auf. Insofern müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber das ist so angestrebt, dass die Mädchen auch, ne, ich habe erwähnt, es gibt bestimmte Regeln, die restriktiver sind als andere Jugendhilfeeinrichtungen. Wie gesagt, sie können keinen Besuch mitbringen, weil die Anonymität gewährleistet werden muss. Sie können nicht ihr altes Handy behalten, weil da unter Umständen Tracking-Software drauf ist, über die sie gefunden werden können. Und so sind sie sehr eingeschränkt. Deswegen ist es eher als eine Notfalleinrichtung zu sehen, in denen sie sich sicher fühlen können, aber wo es halt nicht angelegt ist, dass sie dauerhaft da bleiben. Wie sieht denn dann deren Alltag dann hier aus? Wie muss man sich das dann vorstellen? Das ist ganz unterschiedlich. Manche Mädchen können tatsächlich noch weiter in die Schule gehen. Manche Mädchen bleiben dann in der Zuflucht und denen ist dann manchmal auch ein bisschen langweilig, wo wir dann gucken müssen, okay, wie können wir sie gut beschäftigen, wie können wir ihnen einen guten Alltag strukturieren, vielleicht in die Aufgaben, die es in der Zuflucht gibt, einbinden oder eben schon mal selber recherchieren lassen, wie sie weiter vorgehen wollen. Und wir hatten jetzt zum Beispiel eine, die weiterhin in die Ausbildung gehen konnte, weil die Eltern nichts davon wussten. Und so muss man ganz verschieden gucken, welche Struktur hatte das Mädchen bisher. Kann man die aufrechterhalten oder muss man was Neues entwickeln? Und welche vielfältigen Angebote gibt es dann für die jungen Damen? Klar, einerseits, wenn sie minderjährig sind, müssen sie wahrscheinlich noch zur Schule gehen. Andererseits, wenn sie jetzt volljährig sind oder ein bisschen drüber sind, welche Angebote gibt es dort für die jeweiligen, sage ich mal, Altersgruppen? Man muss schauen, was sie überhaupt wollen. Ne? Viele wollen auch gerade sich eine Auszeit nehmen. Dann ist das das Angebot. Wir sind sehr gut ausgestattet mit pädagogischem Material. Sie können sich beteiligen an Einkäufen. Sie können sich beteiligen an der Essenszubereitung. Wir versuchen ein bisschen bei den über 18-Jährigen, die Sie angesprochen haben, auch in die Verselbstständigung zu gehen, so wie es geht. Ne? Wenn die Damen in der Lage sind, von von ihrem Schicksal oder von dem, was sie erlebt haben, sich nicht darauf zu konzentrieren. Wir haben auch eine Kooperation mit einer Psychotherapeutin, die da zur Not eingreifen kann. Die könnten natürlich rein theoretisch auch hier in die Beratungsstelle kommen oder unter Umständen auch in den Mädchentreff. Das muss man immer gucken, wie die Gefährdung auch der einzelnen jungen Frauen ist. Sind die überhaupt aus Düsseldorf? Können die sich in Düsseldorf gut frei bewegen? Oder ist es gut, wenn die vor Ort bleiben? Wo gibt es Informationen über das Mädchenhaus? Auf unserer Homepage www.promädchen.de mit AE, ganz einfach. Genau, und dann sieht man auch direkt auf der Startseite die Infos zur Zuflucht und die Telefonnummer. Dankeschön dafür. Und die vorletzte Frage an Sie. Das Interview mit Ihnen wird ja dann am Weltfrauentag am 8. März ausgestrahlt. Was wünschen Sie sich für diesen Tag? Oh, ganz schön viel. Ich wünsche mir, das hört sich ein bisschen pauschal an, aber wenn ich nur einen Wunsch jetzt aussprechen darf, ist, dass wir von der Gleichberechtigung tatsächlich zur Gleichstellung kommen. Und die letzte Frage diesbezüglich, was wünschen Sie sich jetzt noch für Ihr Mädchenhaus und für Ihre tägliche Arbeit? Weiterhin die gute Unterstützung, die wir bis jetzt erfahren haben. Ein Interview mit Sarah Pastor vom Verein Pro Mädchen über das Mädchenhaus Düsseldorf, eine anonyme Zufluchtsstätte für junge Frauen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Diese Einrichtung gibt es seit dem 1. November 2017. Und wenn Sie sich vielleicht nun auch gerne ehrenamtlich dort engagieren oder etwas spenden möchten, finden Sie alles Weitere dazu auf promädchen.de. Nochmal promädchen.de. Und hier der junge Redaktionsveranstaltungstipp. Ich möchte Sie sehr gerne noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Seit vorgestern gibt es eine Kunstausstellung im Düsseldorfer Hauptbahnhof mit dem Titel We are part of culture, zu Deutsch Wir sind ein Teil der Kultur, initiiert vom gemeinnützigen Projekt 100% Mensch. Die Show zeigt über 30 Persönlichkeiten, darunter die US-Schriftstellerin Virginia Woolf, von der Antike bis heute, die unsere Gesellschaft und unsere Kultur nachhaltig geprägt haben. Menschen, die gleichgeschlechtlich geliebt haben und die eine geschlechtliche Thematik hatten. Die Kunstausstellung We Are Part of Culture ist noch bis einschließlich 18. März im Düsseldorfer Hauptbahnhof zu sehen. Und hier noch der junge Redaktionskulturtipp. Und das Forum Düsseldorfer Lesben, Schwulen und Transgruppen lädt in Kooperation mit der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf zu einem offenen Werkstatttag ein, nämlich übermorgen von 11 bis 17 Uhr in der örtlichen Mahn- und Gedenkstätte. Es geht um ein Denkmal zur Ausgrenzung und Verfolgung von Lesben, Schwulen sowie Trans in Düsseldorf. Der Werkstatttag soll mit Beiträgen und Workshops die Diskussion transparent machen, sowie erste Ideen zur Umsetzung sammeln. Die Teilnahme ist kostenlos und jeder ist herzlich eingeladen sowie willkommen. Anmeldungen dafür sind noch bis morgen möglich und mehr dazu finden Sie auf gedenk-dus.de/aktuell und dann bitte auf Programm für das erste Halbjahr 2018 klicken und auf Seite 9 steht alles Weitere dazu. Gerne noch einmal gedenk-dus.de/aktuell und dann bitte auf Programm für das erste Halbjahr 2018 klicken und auf Seite 9 steht alles Weitere dazu. Die junge Redaktion Düsseldorf aus dem ASG-Studio. Mit Musik von Donna Summer, She Works Hard for the Money, als Live-Version sagen wir auch gleich Adieu für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien noch einen angenehmen Restabend und unsere nächste Ausgabe der jungen Redaktion aus dem ASG-Studio Düsseldorf. Hören Sie wieder am 10. Mai, also Christi Himmelfahrt, um kurz nach 20 Uhr auf dieser Welle. Dort geht es dann unter anderem um den kommenden Christopher Street Day in Düsseldorf am 1. Juni, Wochenende 2018. Und die Themen Homosexualität sowie Transgender spielen auch eine Rolle. Am Mikro verabschiedet sich Mario Brumby.